Eine schöne Sache. Eine schöne Sache, wiederholte Porfiri Petrowitsch, als ob er an etwas ganz anderes denke. Ja, ja, eine schöne Sache, rief er zum Schluss laut, blickte plötzlich zu Raskolnikow und blieb zwei Schritte vor ihm stehen. Diese mehrfache, sinnlose Wiederholung, dass eine Dienstwohnung eine schöne Sache sei, widersprach sehr dem ernsten, nachdenklichen und rätselhaften Blick, mit dem er jetzt seinen Besuch ansah. Dies aber reizte noch mehr die Wut Raskolnikows, so dass er eine spöttische und ziemlich unvorsichtige Herausforderung nicht mehr unterlassen konnte. »Sie wissen doch«, sagte er unerwartet, indem er ihn fast dreist anblickte und als empfände er einen Genuss an seiner Dreistigkeit, »dass es eine juristische Regel, ein juristischer Kniff aller nur möglichen Untersuchungsbeamten ist, von weitem her mit Kleinigkeiten oder auch mit etwas Ernstem, aber ganz Fernliegendem zu beginnen, um den zu Verhörenden sozusagen zu ermutigen oder besser gesagt abzulenken, seine Vorsicht einzuschläfern, um ihn dann plötzlich und unversehens, wie mit einem Keulenschlag, mitten auf den Kopf, mit der verhängnisvollsten und gefährlichsten Frage zu betäuben. Ist es nicht so? Das wird doch in allen Lehrbüchern, glaube ich, und Vorschriften für dieses Fach bis heute als unfehlbarer Kunstgriff und heilige Regel empfohlen. Ganz recht. Ganz recht. Und Sie meinen, dass auch ich es mit der freien Dienstwohnung bei Ihnen so versucht habe. Wie? Und Porfiri Petrowitsch kniff die Augen zusammen und blinzelte ihm zu. Etwas Lustiges und Schlaues huschte über sein Gesicht, die Falten auf seiner Stirn glätteten sich, die Augen wurden schmaler, die Gesichtszüge zogen sich in die Breite, und plötzlich brach er in ein nervöses und lang andauerndes Lachen aus, das seinen ganzen Körper erschütterte, und dabei sah er Raskolnikow unentwegt in die Augen. Raskolnikow zwang sich ein wenig, in das Lachen einzustimmen. Doch als Porfiri Petrowitsch daraufhin in ein solches Gelächter ausbrach, dass ihm das Blut zu Kopf stieg, siegte Raskolnikows Widerwillen über seine Vorsicht. Er hörte auf zu lachen, sein Gesicht verfinsterte sich und er sah lange und voll Hass Porfiri Petrowitsch an, ohne ihn aus den Augen zu lassen, während dieses anhaltenden und wie absichtlich nicht aufhörenden Lachens.